Dialog 3. Wo möchten Sie gern sitzen? Hätten Sie noch Platz auf der Terrasse? Es ist alles voll. Sie sehen ja selbst. Augenblick, zwischen dem Brunnen und der Palme ist noch etwas Platz. Warten Sie, ich hole einen Tisch von drinnen. Danke, das ist sehr nett. A12b. Hören Sie noch einmal. Welcher Gast spricht sachlich, welcher freundlich, welcher grob? Wie handeln Sie in Situation 2 und 3?